7? Meine Damen und Herren, wir fahren jetzt über die Schlossbrücke zum Brandenburger Tor. Karl Friedrich Schinkel hat sie im 19. Jahrhundert gebaut. Auf der rechten Seite sehen Sie die Humboldt-Universität. Sie ist fast 200 Jahre alt. Und links ist die Oper.